Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Vor 200 Jahren, am 11. November 1821, ist Fjodor Dostojewski geboren, einer der bedeutendsten Schriftsteller aus Russland. Aber nicht nur dort, sondern weltweit kennt man seine Romane. Schuld und Sühne, Der Idiot, Die Dämonen, Die Brüder Karamasow, um nur die bekanntesten zu nennen. In seinen Büchern geht es ihm immer darum, der menschlichen Seele nachzuspüren, ihre Regungen, Zwänge und Befreiungen zu beschreiben und das mit den Mitteln der Literatur. Er ist, könnte man sagen, ein Psychologe der Weltliteratur. Ich bin Margarete Wohlan und ich nehme Sie heute mit auf eine Odyssee, in der an diesen bedeutenden russischen Dichter erinnert wird. Den Auftakt macht ein raffiniertes Hörspiel von Peter Biele. Ein Tourist aus Dresden besucht Mitte der 70er Jahre Leningrad, geht dort ins Dostojewski-Museum und trifft auf einen merkwürdigen Alten, der ihn kreuz und quer durch die Stadt führt, auf den Spuren von Schuld und Sühne. Das Ganze bei sommerlicher Hitze und Alkohol benebelt durch Kwas mit Schuss. Was die Grenzen zwischen Spiel und Wirklichkeit, zwischen Vergangenem und Gegenwärtigem verschwimmen lässt. Gesendet wurde es am 20. Januar 1976 im Berliner Rundfunk, einem Hörfunkprogramm des Rundfunks der DDR. Was mit Dostojewski? Kurzhörspiel von Peter Biele. Als ich ihn kürzlich wieder besuchte, kam ich nicht allein. Ich stieg mit den anderen Touristen die Treppe hinauf und der Reiseleiter läutete an der Tür mit dem blank geputzten Messingschild F.M. Dostojewski. Ist schon um, bis die so aufmachen hier. 15.30 Uhr sollen wir schon im Smolny sein. 16.30 Uhr Aurora. 17.15 Uhr Freundschaftsplausch am Samovar. Hat einer schon mal was gelesen von dem? Endlich wurde geöffnet. Wir traten ein. Und ich fand alles, wie ich es in Erinnerung hatte. Auf dem Tisch stand die Tabaksdose Marke La Ferme. Die Uhr mit den römischen Zahlen zeigte 28 Minuten nach 8. Und von der Wand hinter dem Sterbesofa sah matt und verblichen die sixtinische Madonna über mich weg. Trotzdem, ich kam mir fremd vor. Der junge Mann mit dem Zeigestock stellte einen Abstand zu den Dingen her, den ich damals beim ersten Besuch nicht empfunden hatte. Damals war das Museum ganz neu. Ich fand es auf keinem Stadtplan. Die Dame an der Rezeption hatte auch keine Ahnung. Sie wollte sich erkundigen, aber schließlich konnte sie mir auch nur sagen, irgendwo um die Wladimirskaja hinter der Markthalle muss es sein. Ich fand es nicht. Ich fragte einen Mann, der zuckte mit den Schultern. Ich fragte keinen zweiten. Unschlüssig ging ich an der Markthalle auf und ab. Auf einmal merkte ich, dass jemand mit mir auf und ab ging. So ein Alter, mit Stock, er hinkte ein wenig. Als ich ihn ansah, blieb er ebenfalls stehen. Sie suchen? Der Alte hatte Augen, denen ich nicht ausweichen konnte. Sein Haar war grau bis an die Schläfen und ohne Übergang umschloss ein schwarzer Popenbart sein Gesicht. Er runzelte die Brauen und stampfte ungeduldig mit dem Stock. Sie suchen? Dostojewski. Ich suche das Dostojewski-Museum. Dostojewski? Gut, sehr gut. Kommen Sie mit. Er machte kehrt ging über die Straße auf die Markthalle zu. Was ist? Kommen Sie. Aber ich suche... Dostojewski, ich weiß. Dazu gehen wir in die Markthalle? Wie Dostojewski? Ich möchte sehen, wo er seine berühmten Romane geschrieben hat. Schuld und Sühne, die Brüder Karamasow. Kommen Sie. Ich ging mit. Bei den Gemüseständen blieb der Alte stehen. Er packte mich am Arm. Sehen Sie? Zwiebeln. Ja, Zwiebeln. Gurken. Paprika. Kirschpaprika. Ja, ich sehe. Sie sehen nichts. Bitte schön, dort sind die Rettiche, rote, weiße, violette. Und schwarze. Das sind Pilze, das sind Bohnen. Ich sage ja, Sie sehen nichts. Sie sehen nur Gemüse. Da, die Alte. Sehen Sie die? In der Felljacke. Bei den Gurken? Das Mütterchen? Beachten Sie, wie sie die Gurke nimmt. Sie betastet sie wie Porzellan. Sie prüft sie wie eine Pfandleiherin. Na, sie muss rechnen. Eine Rentnerin. Kommen Sie. Sie geht hinüber zum Käse, wie sie die Lippen leckt, wie sie schnuppert. Das ganze Weib ist nur noch Nase. Hier, kosten Sie Schafskäse. Hm. Würzig. Da, trinken Sie einen Schluck. Ui, was ist denn das? Quas mit etwas drin. Zwischen diesen Ständen hat schon Dostojewski. Hier hat er die Leute beobachtet. Hier hat er seinen Käse gekauft. Sagten Sie Pfandleiherin? Sagte ich das? Obacht, sie geht. Wir müssen ihr nach. Die Frau tauchte in den Strom der Passanten und wir hatten Mühe, sie nicht aus den Augen zu verlieren. Ein paar Mal reckte sich der Alte, um nach der gelben Fellweste Ausschau zu halten. An der Straßenecke sah sie sich um. Mein Begleiter riss mich zurück. Sie soll uns nicht entdecken. Sehen Sie um die Ecke. Vorsichtig. Nun? Sie ist weg. Weit kann sie nicht sein. Wir müssen sie finden. Warum? Was wollen Sie von der Alten? Sie führt uns zu Dostojewski. Zum Museum? Zu Dostojewski. Kommen Sie. Er nahm meinen Arm und zerrte mich in einen Torweg, wo das Gedränge noch dichter wurde. Wir waren im Kaufhaus. Der Alte eilte den Gang entlang, spähte in jede Verkaufsabteilung hinein. Bei den Spielwaren hielt er. Da ist sie. Die Pfandleiherin. Richtig. Was macht sie? Die Frau steht in der langen Reihe, die sich zur Kasse schiebt. Sie hat eine Katze im Arm, eine Plüschkatze. Sie streicht dem Tier übers Fell, befingert es von allen Seiten. Jetzt trägt sie es wieder ins Regal. Sie kommt zurück mit einem Rotfuchs. Sie rückt mit der Reihe ein paar Meter nach vorn. Jetzt geht sie wieder ins Regal. Sie nimmt ein Zebra. Nein, ein Küken. Und tauscht es doch noch kurz vor der Kasse gegen ein großes Plüschkamel. Jetzt ist sie verschwunden. Tatsächlich. Und keine Spur von Dostojewski. Nein. Trink, Quas, Söhnchen, trink. Wir finden die Spur. Sie entgeht uns nicht, die ehrenwerte Aljona Iwanowna. Aljona Iwanowna, die Pfandleiherin aus Schuld und Sühne, kauft ein Plüschkamel. Sie hat das befingerte, misstrauische Greisin wie das verschnürte Päckchen von Raskolnikow. Du weißt Bescheid. Das ist gut. Kommen Sie, wir müssen noch eine Besorgung machen. Der Alte hatte plötzlich keine Eile mehr. Er schob mich durch das Gewühl in die Werkzeugabteilung. Vor einem Regal, in dem sich Beile und Äxte aller Art und Größe stapelten, hielt er an. Er wählte ein mittleres Beil aus, wog es in der Hand und prüfte die Schneide. Ein schönes Stück, ein guter Stahl. Ich werde es kaufen. Nun, kommen Sie zum Griboyedow-Kanal. Wir gingen. Woher kommen Sie? Aus Dresden. Dresden? Ja. Sie kommen aus Dresden? Mhm. Dostojewski war auch mal dort. Er hat die Gemäldegalerie besucht. Ja, ja. Er kannte meine Stadt. Wirklich? Fjodor Michailowitsch hatte ein anderes Bild vor sich, wenn er am Waldschlösschen stand. Er sah auf die alten Brücken, die Frauenkirche, das Palais des Grafen Brühl, den Kartoffelberg am Industriegelände, den kannte er nicht. Was für ein Kartoffelberg? Am Industriegelände, gleich hinterm Bahndamm. Alte Kartoffeln, Ende Mai, die mussten weg. Es gab noch Leben zwischen den Trümmern. Davor standen sie Schlange. Schuld und Sühne. Fjodor Michailowitsch war in der Galerie. Vor der Madonna ist er auf einen Stuhl gestiegen, um sie genau betrachten zu können. Der Galerieaufseher hat mit ihm gezankt und ihn vom Stuhl gestoßen. Ich habe oft vor der Madonna gestanden, hinter der Absperrung. Und ich hätte aufs Knie sinken können. Aufs Knie. Das Weib hätte ich an die Brust drücken können. Damals im Steinbruch, im Stollen dahinten. Sie... Lass es. Es ist vorbei. Wir beide haben sie wieder. Die Sixtinische und Dostojewski. Komm. Mein Begleiter steuerte geradewegs auf ein altes Haus zu. Wir traten in einen Torweg. Es war eines der vielen Durchhäuser des alten Petersburg. Vielleicht ein Schlupfwinkel der Konspirativen, Dekabristen, Narodniki, Bolschewiki. Wir gingen durch mehrere Höfe, bogen um einige Ecken und hielten vor einem dunklen Haus. Wir stiegen hinauf bis unter das Dach. Hier hat er gewohnt. Dostojewski? Raskolnikow. Tatsächlich. Hier oben könnte er gewohnt haben. Fantastisch. Wie das riecht. Ob Dostojewski wirklich hier gewesen ist? Ha. Die Tür. Sie bewegt sich. Sie ist offen. Er ist noch hier. Kommen Sie. Na, wir können doch nicht einfach. Hier wohnen Leute. Hier wohnt Raskolnikow. Was? Nein, er ist nicht mehr zu Hause. Er ist auf dem Weg zu Aljona Iwanowna. Drinnen. In der Kammer. Unter der Bank. Liegt ein Beil. Das weiß ich. Er hat die Tür nicht verriegelt. Er ahnte nicht, dass wir kommen würden. Aber er hat sich verrechnet. Ich habe auch ein Beil. Vorwärts. Wir gehen hinein. Nein, bitte nicht. Angst? Nun, gut. Gehen wir ihm nach zu Aljona Iwanowna. Ich kenne den Weg. Hier, einen Schluck auf die Reise. Wir verließen das Haus und erreichten die Straße. Raskolnikows Straße. Sie führen mich falsch, Väterchen. Dostojewski beschreibt, dass Raskolnikow an einem Garten mit Fontänen vorüberkommt, wo er das Projekt einer fantastischen Parkanlage entwickelt. Was du nicht weißt. Der Garten ist weg und die Fontänen. Da steht jetzt dieses Magazin. Fantasieprojekt. Fjodor Michailowitsch war Architekt. Sein Projekt war real. Der Park ist da. Vom Sommergarten bis zum Russischen Museum. Wie sich's Raskolnikow vorgestellt hat. Wir sind da. Der Griboyedow-Kanal. Hier hat Aljona Iwanowna gewohnt. Die Pfandleiherin. Raskolnikow hat sie umgebracht. Aber diese Pfandleiherin war doch eine erfundene Person. Sie wurde trotzdem umgebracht. Hier. Na gut, sie wurde umgebracht. Und heute Morgen haben wir sie getroffen, in der Markthalle. Ja? Die Pfandleiherin. Ja? Sie hat ein Plüschtier gekauft für ihre Enkelin. Ja? Sie wollen mich auf den Arm nehmen, mein Lieber. Aljona Iwanowna hat hier gewohnt. In diesem Haus. Sie müssen mir nicht glauben. Sie können gehen, bitte. Ich gehe nicht. Ich kann dich nur bis zur Tür bringen. Eintreten müssen Sie selbst. Er stampfte ins Haus und kletterte die Treppen hinauf. Und ich ging mit. Im halbdunklen Treppenhaus stieß ich an einen Eimer. Es roch nach Farbe. Was war das? Was wird es schon gewesen sein? Ein Eimer. Angst? Gib mir einen Schluck. Sieh hinauf. Über diese Schwelle dort ist das Blut geflossen. Blut? Ja. Ja. Zweifelst du noch? Den Verbrecher zieht es immer an den Ort der Tat zurück. Sie halten sich für Raskolnikow? Nein. Aber er lebt in mir und in dir. Wie Hamlet und Faust und wie Rembrandts Licht. Die Geschöpfe unserer Fantasie sind so wirklich wie wir. Und wir sind wirklich durch sie. Verstehst du? Ja. Ja. Psst. Und nun vollzog sich vor meinen Augen eine Szene aus Schuld und Sühne. Buchstäblich so, wie Dostojewski sie beschrieben hat. In diesem Augenblick wurde die Tür geöffnet und eine alte Frau trat heraus. Es war eine kleine, magere Person, die wohl an die 60 Jahre alt sein mochte, mit verschmitzten, stechenden Augen, kurzer, spitzer Nase und glatt an den Scheitel gekämmtem Haar, von einem matten stellenweise schon mit grau durchsprenkeltem Blond. Den langen, dünnen Hals verhüllte ein Flanelltuch und über den Schultern hing ihr trotz der Hitze, die den ganzen Tag herrschte, eine alte Felljacke. Ist da wer? Das ist sie. Wer? Das Mütterchen aus dem Kaufhaus? Unsinn. Aljona Iwanowna, die Pfandleiherin. Die wurde erschlagen von Raskolnikow mit dem Beil. Wer ist denn da? Sind Sie's, Fjodor? Sie ist es. Komm! Halt! Was wollen Sie? Lass los! Eil her! Sind Sie wahnsinnig? Das dürfen Sie nicht! Halt, halt! Hilfe! Loslassen, sage ich! Warten Sie, Verehrteste! Ach, Sie sind's, Fjodor. Ja, was soll das? Was machen Sie wieder für Späße? Schöne Späße. Er hat mir fast den Arm ausgerenkt. Das nächste Mal tragen Sie mir weniger aufregende Besorgungen auf, Verehrteste. Was denn, Sie kennen? Ich dachte, entschuldigen Sie bitte die Hitze der Quasi, Ihre Stadt. Ich weiß nicht mehr, was ich noch alles geredet habe. Wir liefen plötzlich wieder über den Hof, von der alten Frau freundlich verabschiedet. Wie heißt es in Schuld und Sühne? Ich ging die Straße entlang wie ein Betrunkener, bemerkte die Vorübergehende nicht, stieß sie an und kam erst in der nächsten Straße ein wenig zur Besinnung. So war es. Ich sah mich um und bemerkte, dass wir uns neben einem Kellerladen befanden, in den vom Bürgersteig aus eine Treppe hinunterführte. Was ist? Warum bleiben Sie stehen? Ein Laden. Eine Altstoffannahmestelle. Kommen Sie, weiter. Das ist ein Tabakladen, hier steht's. Tabak e Papiro. Ungültig, das ist ungültig, ganz und gar hier ungültig. Hier hat Dostojewski seinen Tabak gekauft. Marke Laferme? Marke Laferme. Gut. Es war sicher nicht der beste Laden in dieser Gegend, aber sehr besucht. Das will ich meinen. Der Besitzer unterhielt einen kleinen Ausschank nebenbei. Ein Anziehungspunkt für allerlei Volk. Zimmerleute, die sich für den Tag mit Kautabak versorgen. Marktfrauen, ehe sie nach Hause gehen. Studenten lungern vor der Tür herum. Dort, im Torweg, der Schatten. Da steht einer. Du kannst ihn nicht sehen. Ein besserer Herr mit der Zeitung. Das ist ein Spitzel von der Ochrana. Auf wen wartet er? Auf Dostojewski? Wer weiß. Vielleicht auf einen Mörder. Da! Raskolnikow kommt um die Ecke. Er sieht sich um. Der Spitzel steckt die Zeitung weg. Raskolnikow verschwindet im Laden. Ja, kommen Sie. Leben ist überall Leben. Warten Sie. Die Tür wird geöffnet. Pioniere. Sie haben Flaschen abgeliefert. Raskolnikow ist noch drin. Nein. Raskolnikow ist eine erfundene Person. Junger Mann, kommen Sie mit. An einem dieser blanken Tankwagen, auf die man in der ganzen Stadt stößt, rasteten wir. Der Alte ließ sich seine Taschenflasche mit Kwas auffüllen und trank einen guten Schluck ab. Dann tranken wir jeder noch ein großes Glas von dieser kühlen, trüben Flüssigkeit. Ich wollte bezahlen, der Alte schob meine Hand weg und sagte: Von Dostojewski. Ich weiß nicht, auf welchem Weg wir wieder zur Markthalle zurückfanden. Plötzlich standen wir davor und der Alte wies auf ein Eckhaus gerade gegenüber. Dostojewski. Das Dostojewski-Museum. Bitte sehr, geöffnet bis 6 Uhr abends. Meine Uhr zeigte 17:45. Ich sah auf. Da war der Alte verschwunden. Ich konnte nicht nur mehr Danke sagen. Ich war auf meinem Rundgang durch alle Zimmer gekommen und stand nun wieder vor dem Sterbesofa unter dem Bild der Madonna. Eine Stunde waren wir im Museum. Der Reiseleiter gesellte sich zu mir. Naja, überwältigend ist das nicht. Ein paar alte Möbel, die Uhr da. Eine leere Tabaksdose. Und die da ist nicht mal echt. Kommt, kommt, wir haben noch ein großes Programm. Er stellte sich vor die Tür und ließ die Gruppe passieren. Auf der Treppe drehte ich mich um. Der Reiseleiter stand noch und zählte. 14, 15, über seinem Kopf hing das blank geputzte Messingschild mit der Aufschrift F.M. Dostojewski. Und blitzte. Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten Kwas mit Dostojewski, ein Hörspiel von Peter Biele, gesendet am 20. Januar 1976 im Berliner Rundfunk, einem Hörfunkprogramm des Rundfunks der DDR. Wer war Dostojewski? Wie kam er zu seinen Themen? Warum interessierte er sich so sehr für die Seele des Menschen? Antworten darauf gibt es im folgenden zweiten Beitrag unter dem Titel Verschwörung in St. Petersburg. Darin geht es um einzelne Lebensstationen des russischen Schriftstellers, die ihn zu dem machten, der er wurde und auch sein Leben lang blieb. Ein Verfechter des christlichen Sozialismus. Die Grundlage für das Hörbild gleich liefert die Romanbiografie von Dora Brigova und gesendet wurde das Ganze am 21. März 1972 in Radio DDR 2, einem Hörfunkprogramm des Rundfunks der DDR. Es ist ein klarer, kalter Dezembertag des Jahres 1849. Auf dem Petersburger Semjonow-Platz ragt ein schwarz bezogenes Gerüst empor. Zwei Reihen junger Männer stehen sich gegenüber, manche sogar sehr jung. Ein Beamter schreitet langsam von einem zum anderen. Er hält ein Schriftstück mit Staatswappen und Siegeln in der Hand und leiert hastig einige Sätze herunter. Am Ende der kürzeren Reihe stehst du, Fjodor Michailowitsch Dostojewski. Schriftsteller. Langsam kommt ein Mitglied des Kriegsgerichts, der Auditor, auf dich zu. Die starren Augen in dem kalten, hochmütigen Gesicht verraten keinen Gedanken, kein Gefühl. Wie ich ihn hasse. Dabei kann die armselige Kreatur gar nichts dafür. Der Mann tut nur seine Pflicht. Der Ingenieurleutnant A.D. Fjodor Dostojewski wird wegen seiner Teilnahme an verbrecherischen Plänen, wegen der Verbreitung eines Privatbriefes voll ungebührlicher Schmähungen gegen die griechisch-orthodoxe Kirche und gegen die oberste Staatsgewalt und wegen des Versuches, vermittels einer geheimen Druckerei Schriften gegen die Regierung zu verbreiten, zum Tode durch Erschießen verurteilt. Du hast diese Worte erwartet. Trotzdem treffen sie dich wie ein Schlag. Wofür das alles? Wofür? Bereust du, was du getan? Nein. Was wir wollten, war gut. Aber die Absicht ist noch kein Beginn. Wir haben uns nur für Gedanken eingesetzt. Das war alles. Taten hätten folgen müssen. Du hast nur noch wenige Minuten zu leben. Ich weiß. Ich werde jetzt von meinen Kameraden Abschied nehmen. Ich werde mich ein letztes Mal an dem herrlichen, hellen Wintermorgen freuen. Ich werde ein letztes Mal. Seltsame Gabe des Gehirns. Ein ganzes Leben vermag es in Augenblicken zu erfassen. Erinnerungen. Plötzlich sind sie da. Lebendig und nah. Greifbar nah. Du dachtest, alles ist zu Ende nach Mutters Tod. Und doch geht das Leben weiter, Fjodor. Du selbst treibst es vorwärts. Sonderbar. Ob ich will oder nicht, meine Gedanken machen sich frei. Sie suchen ihren eigenen Weg. Ich kann Puschkin lesen und der Sinn der Verse überdeckt meinen Kummer. Ich kann mir sogar Geschichten ausdenken und darüber vergesse ich alles. 4 Tage sind wir schon unterwegs. Mit der Ferne wächst die Entfernung. Bald seid ihr in Petersburg. Du solltest die lange Reise besser nutzen. Dich mit Geometrie beschäftigen, nicht mit Gedichten und Fantastereien. Die Aufnahmeprüfung wird hart sein. Die Worte kenne ich. Vater liebt die Poesie auch nicht. Und erst recht nicht Puschkin. Der hat ihm zu wenig Ehrfurcht vor der Zarenfamilie. Hört ihr beiden, Fjodor und Mischa. Es tut mir leid, aber das Studium auf der Universität kann ich nicht bezahlen. Und was nützt euch schließlich die Dichtkunst, die Philosophie? Aber vielleicht erreiche ich eine kostenlose Ausbildung an der Ingenieurakademie in Petersburg. Wilamow will sich für euch einsetzen. Sicher wird also alles gut gehen. Seid nur immer fleißig und nicht aufsässig als junge Kadetten. Ich verlasse mich ganz auf euch. Eine solide und gute Ausbildung ist das Wichtigste im Leben. Natürlich werden wir Papa nicht enttäuschen. Er will wirklich unser Bestes, aber... Was aber? In meinen Träumen lebt eine andere Welt. Und wenn ich Puschkin lese, Schiller, Georges Sand, Balzac, Gogol, weiß ich, von allen Berufen ist der künstlerische der schönste und würdigste. Dostojewski, Haltung! Dostojewski, Haltung zusammen! Dostojewski, Meldung wiederholen! Lauter, noch lauter! Was hat man denn da für einen Idioten geschickt? Wer gibt einem Menschen das Recht, andere zu kränken? Sie zu tyrannisieren, zu quälen? Einen Idioten nennt mich der Zar, öffentlich. Nur weil ich einmal bei der Meldung die heilige Anrede vergessen habe. Schweig! Willst du, dass man dich in die Peter-Pauls-Festung sperrt? Auf deinem Gesicht steht der Hass. Ich kann nicht gegen meine Gefühle an. Gestern habe ich Soldaten auf dem Exerzierplatz gesehen. Eine graue, gesichtslose Masse. Drahtpuppen mit abgezirkelten Bewegungen. Kein Schwanken der Bajonette, auch nur um Haaresbreite. Kein Knie höher als das andere. Und doch musste einer vortreten und man traktierte ihn mit Stockschlägen. Bis der Mann zusammenbrach. Fjodor, was träumst du? Gleich gibt man das Startzeichen. Auf der Schlossterrasse sitzt schon die Zarin in ihrem goldenen Sessel. Hinter ihr die höchsten Militärbeamten. Und jetzt tritt der Zar aus dem Portal. Die Stürmung der Samson-Kaskaden durch die Schüler der Akademie und die Kadetten am Jahrestag der Thronbesteigung gehört zur Tradition der sommerlichen Hoffeste. In diesem Jahr wird euch das Glück zuteil, sich als Erste in den Kampf zu stürzen. Auf ein Zeichen des Zaren werdet ihr in das Wasser springen, durch das Bassin um die Wette schwimmen und an den stufenförmigen Vorsprüngen des Schlosses emporklettern. Die Sieger zeichnet der Zar persönlich aus. Spring, Fjodor. Du bist stark und mutig und ein guter Schwimmer. Jetzt überholst du Radetzky und jetzt Todleben. Gleich bist du am Ziel. Nur noch eine Brüstung hinauf und du stehst als Erster vor dem Zaren. Bravo, Fjodor. Du hast es geschafft, Fjodor. Was ist? Er sieht mich nicht. Nein, er übersieht mich absichtlich. Er winkt Todleben und Radetzky zu sich. Er lässt mich einfach stehen. Das kann doch nicht wahr sein. Das ertrage ich nicht. Das ist ungerecht. Hat das denn niemand bemerkt? Die Hofgesellschaft ist mit anderen Dingen beschäftigt als dem gekränkten Ehrgefühl eines kleinen Kadetten. Man hängt an den Lippen der Zarin. Mit einem bezaubernden Lächeln überreicht sie den Siegern die Preise. Blaue, brillant verzierte Vasen. Die Vergünstigung auf Stadturlaub und Befreiung vom schweren Dienst. Zum Teufel damit! Ich will nur das eine, frei sein und behandelt werden wie ein Mensch. Bruder, lieber Bruder, wenn man doch bald den Hafen, die Freiheit erreichen könnte. Ich träume nur davon. Ich schreibe jetzt an zwei Dramen, Maria Stuart und Boris Godunow. Der Mensch und seine Leidenschaften. Ich will das Geheimnis enträtseln. Während meine Kameraden schlafen, sitze ich auf meinem Stammplatz an der Schießscharte und arbeite. Welch ein Größenwahn von mir, mit Schiller zu wetteifern. Aber ich kann nicht anders. Warum musste uns deine Krankheit trennen? Ich möchte so gerne mit dir über alles sprechen und kann es doch nur einem Stück Papier anvertrauen. Was ist, Fjodor? Das Schreiben macht dir Mühe? Du musst dich quälen. Der große historische Stoff fesselt dich plötzlich nicht mehr. Wo ist dein Selbstvertrauen? Wo der Glaube an deine Berufung? Du zweifelst an deiner schriftstellerischen Begabung? Ja und nein. Ich liebe starke, machtvolle Charaktere wie die Stuart oder Godunow. Aber ich liebe ebenso leidenschaftlich die Armen, Erniedrigten, die Unglücklichen. Wenn ich durch die Petersburger Straßen gehe, begegne ich ihnen. Zerlumpt, ausgezehrt, mit großen, gierigen Augen. Sie hungern nach Schönheit, nach Liebe. Und dann spüre ich eine große Kraft, über sie zu schreiben. Mich mit Puschkin, mit Gogol, ja, mit Shakespeare zu messen. Aber was weiß ich schon vom Leben? Umgeben von stumpfsinnigen Vorgesetzten, von Mauern, die einem den Blick in die Wirklichkeit versperren. Ich bin frei. Ich habe meinen Abschied eingereicht. Ich habe zum 14. Oktober gekündigt. Und wovon willst du leben? Ich werde mich mit höllischem Eifer in die Arbeit stürzen. Soll ich vielleicht meine besten Jahre vergeuden, mich irgendwohin abkommandieren lassen? Ohne Petersburg leben, ich kann es nicht. Und die 800 Rubel Schulden? Du hast nicht einmal einen warmen Mantel, nicht das Nötigste zum Leben. Und der Winter steht vor der Tür. Lass mich erst meinen Roman beenden. Ich weiß, es wird ein gutes Buch. Es wird Erfolg haben, es wird mich für alles entschädigen. Die Gestalten bedrängen mich. Sie steigen vor mir auf, abgerissen, gebückt, elend, hilflos aus Kellern und Löchern. Sie hocken auf Stufen und in Rennsteinen. Sie strecken die Hände aus. Gib mir noch ein Silberrubelchen, Väterchen. Versteh doch, es brennt mir in der Seele. Heilige Mutter Gottes, es brennt mir das Kind, heilige Mutter Gottes, es wird vom Fieber geholt. Schenk mir ein Tuch, ein wollenes Tuch. Ein Kerl mit Hosen, die hatte er, auf einen Schlaf verjubelt. Gut, nehmen wir an, der Roman ist fertig. Wohin dann mit dem Buch? Du brauchst einen Verleger. Aber kein einziger wird sich durch die Ankündigung eines unbekannten Schriftstellers kompromittieren. Keine Zeitung wird das Buch besprechen. Und wenn sich schließlich einer findet, der den Roman druckt, wird man dich fürchterlich übervorteilen. Ich werde ihn einer Zeitschrift geben. Vielleicht den Vaterländischen Blättern. Grigorowitsch muss mir dabei helfen. Aber erst muss ich schreiben. Die Menschen müssen mir vertraut werden, als seien sie ein Stück von mir. Nun stehst du vor ihm, Fjodor. Vor dem Mann, den du seit deiner Kindheit angebetet hast, dessen Urteil zu töten oder zum Leben zu erwecken vermochte. Der höchste Richter auf literarischem Gebiet, Belinsky, die absolute Autorität auf dem Parnass. Die ganze Nacht habe ich gegrübelt, was er zu meinem Werk sagen würde. Ob er darüber lachen, es als mittelmäßig, langweilig, unwahr abtun würde. Ja, ob er es überhaupt lesen würde. Und nun solche Worte. Ja, wissen Sie denn, was Sie geschrieben haben? Begreifen Sie selbst die ganze schreckliche Wahrheit, auf die Sie hingewiesen haben? Die armen Leute ist der erste Versuch eines sozialen Romans bei uns. Welch ein Drama! Welche Typen sind hier gestaltet? Sie sind bis zum tiefsten Kern vorgedrungen. Wir Kritiker stellen nur Betrachtungen an, versuchen, alles zu erklären. Ihr Schriftsteller aber enthüllt mit einigen Worten das Wesentlichste so deutlich, dass man glaubt, die Umrisse der Gestalten abtasten zu können. Das ist das Geheimnis der Kunst. Das ist ihre Wahrheit. Sie offenbart sich dem Künstler, teilt sich ihm mit als besondere Gabe. Diese Gabe müssen Sie hochhalten. Dann werden Sie einst ein großer Schriftsteller sein. Da ist zum Beispiel dieser Spezhniew. Er interessiert mich von allen hier am meisten. Er zieht mich an wie ein Magnet. Und auch ich ziehe ihn an. Ich fühle es. Wo kommt er her? Man erzählt sich, er habe lange im Ausland gelebt. Verbindung zu den liberalen Kreisen in der Schweiz gehabt. In Polen hat er eine patriotische Organisation gegründet und in Paris hat man ihm die Mitarbeit an der Revue Indépendante angeboten. Ich möchte mehr über ihn erfahren. Bei ihm habe ich das Gefühl, er weiß, was er will. Wir anderen reden nur Tage, Nächte lang ohne Ergebnis. Er dagegen ist entschlossen zum Handeln. Erkennen Sie die Tatsache an, dass der Zar der Befreiung der Bauern aus der Leibeigenschaft nie freiwillig zustimmen wird? Glauben Sie mir, es ist so. Dann bleibt doch nur die Schlussfolgerung, dass nichts außer einem Aufstand die Bauern zu befreien vermag. Sie sollen frei werden. Und sei es durch einen Aufstand. War das meine Stimme? Woher kommt mir der Mut? Spezhniew frei und offen vor allen hier zu unterstützen. Bin ich wirklich von einer revolutionären Lösung der Probleme überzeugt? Nun ist er zu dir gekommen, Fjodor. Dein begeisterter Zuruf gestern Abend bei Petraschewski war für ihn Gewähr genug. Nun gehörst du zu den Verschwörern. Ja, sprechen wir den gefährlichen, verpflichtenden Namen ruhig aus. Ich weiß nicht, ob ich dem gewachsen bin. Ich habe Angst. Ich bin schwach in Entscheidungen. Spezhniew ist ein außergewöhnlicher Mensch, der keine Furcht kennt. Solche Leute treten bei Duellen ihrem Gegner ganz kaltblütig entgegen und ebenso ruhig zielen und töten sie. Ich aber... Jetzt kannst du nicht mehr zurück. Und wenn du ehrlich bist, du willst es auch gar nicht. Der Auftrag Spezhniews macht dich stolz. Er vertraut dir mehr als Petraschewski, der in seinen Augen ein Träumer ist. Einer, der auf Reformen durch den Zaren hofft. Ich beobachte Sie schon lange, Dostojewski. Ihre Leidenschaft und Ihre gleichzeitige Nüchternheit überzeugt mich, dass ich in Ihnen einen zuverlässigen Verbündeten finde. Oft habe ich an Ihren Erzählungen bemerkt, wie schmerzhaft Sie die schreckliche Lage der Leibeigenen berührt. Ihnen brauche ich nicht zu sagen, wie sehr diese Menschen ihre Unterdrücker hassen. Es kommt zum Aufstand, auch ohne uns. Aber sobald es soweit ist, müssen wir die Leitung übernehmen. Doch zuerst müssen wir illegal Literatur für das Volk drucken und verbreiten. Später werden wir dann eine Geheimgesellschaft gründen. Ich kann doch mit Ihnen rechnen. Übrigens empfehle ich Ihnen die Literatur von Louis Blanc, Histoire de Dizan. Was ist ein Händedruck wert? Ich werde zu ihm stehen. Es gibt keinen anderen Weg. Spezhniew hat recht. Wie sollte man unser Land sonst aus der Rückständigkeit führen, aus Armut und Unmündigkeit? Warum habe ich nicht eher über all diese Fragen nachgedacht? Was sind dagegen meine Sorgen, meine Gesundheit, meine eigene kleine, unwichtige Person? Und wenn sich Spezhniews Pläne nicht verwirklichen lassen? Denk nur an einen ehemaligen Diener Jegor. Er hasst seinen Gutsherrn auch, aber lieber lässt er sich totprügeln, als dass er nur einen Finger gegen ihn rührt. Diese Sklavenpsychologie. Man muss sie dem russischen Volk austreiben. Jahrhundertelang ist es so erzogen. Ich muss mit Spezhniew darüber reden. Er war lange im Ausland. Vielleicht kennt er das russische Volk nicht mehr und gibt sich vagen Hoffnungen hin. Laut meiner eigenen Unterschrift bestätige ich, dass ich auf eigenen Wunsch in die russische Gesellschaft eintrete. Wenn das Verfügungskomitee den Beginn des Aufstandes beschließt, so verpflichte ich mich zur unbedingten öffentlichen Teilnahme am Kampf. Sei vorsichtig, Fjodor, wenn du Spezhniew das Dokument zusteckst. Ich habe das Gefühl, du wirst beobachtet. Alle werdet ihr beobachtet. Du meinst Antonelli, diesen eleganten, blonden jungen Mann dort in der Ecke mit dem unsteten Blick? Vielleicht ist er ein Spitzel. Aber Petroschewski verbirgt sich für ihn. Er kommt doch schon seit Wochen hierher, jeden Freitagabend. Er lässt keine Einladung aus. Eben deshalb. Petroschewski ist zu vertrauensselig. Kann er überhaupt noch überblicken, wer hier zusammenkommt? Sein Haus steht jedem offen. Man munkelt, eines Tages wird die Polizei zuschlagen und alle verdächtigen Personen verhaften. Und verdächtig sind hier alle. Gemunkelt wird immer und zu jeder Zeit. Sicher sagt hier jeder seine Meinung, aber hat sich etwas verändert an den Zusammenkünften? Seit Wochen dieselben unfruchtbaren Diskussionen zu den gleichen Themen. Abschaffung der Zensur, Gerichtsreform, Freiheit für die Bauern. Selbst der Polizei des Zaren muss das langweilig werden. Die Situation hat sich zugespitzt. Man hat von Bauernunruhen gehört. Du solltest den Brief von Gogol heute in diesem großen Kreis nicht vorlesen. Ich habe es Petraschewski versprochen. Man weiß bereits davon und ist gespannt darauf. Gleich nach dem Tee wird man mich auffordern. Lesen Sie, Fjodor Michailowitsch, lesen Sie. Es ist ein unveröffentlichter Brief. Niemand weiß, was wirklich drin steht. Wir wollen die Wahrheit hören und keine Gerüchte. Ja, es ist ein bemerkenswerter Brief. Warum sollen wir uns nicht zu seinem Inhalt bekennen? Zu Gogol, einem unserer Größten. Russland, schreibt er, braucht keine Predigten. Die hat es in entsprechendem Maße gehört. Keine Gebete. Die hat es lange genug wiederholt. Das Land braucht Rechte und Gesetze, die nicht den Lehren der Kirche, sondern dem gesunden Menschenverstand und der Gerechtigkeit entsprechen. Stattdessen bietet sich uns in der Heimat der furchtbare Anblick des Menschenhandels, dem sogar die schlaue Rechtfertigung der amerikanischen Plantagenbesitzer fehlt, die hartnäckig behaupten, die Neger seien keine Menschen. Unser Land ist ein Land, in dem es keinerlei Garantie für den Menschen, für seine Ehre und für seinen Besitz gibt. Ja, nicht einmal eine polizeiliche Ordnung, sondern nur riesige Korporationen, bestehend aus behördlichen Dieben und Plünderern. Ja, ja, so ist es. Es ist Zeit, dass sich unser Volk besinnt. In Frankreich, in Polen, in Deutschland hat es sich erhoben. Warum nicht in Russland? Nur ein Aufstand kann die Ungerechtigkeiten beseitigen. Wir sind eine Kraft. Wir müssen einig sein. Einig! Wochen der Einsamkeit. Ein Tisch, ein Stuhl, ein Bett. Ein Stück Himmel. Eingesperrt in einem schmutzigen Fensterrahmen. Und nachts die glühenden Augen der Ratten. Warum hat mir das am Anfang solche Angst eingejagt? Ja, geradezu panischen Schrecken. Ich besitze doch die Fähigkeit zu träumen. Ich kann mir in Gedanken ganze Werke ausdenken. Oh, ich werde auch in dieser Zelle ein anregendes und schönes Leben führen. Man wird dich weiter verhören. Und die geheuchelte Großmut wird eines Tages in Bedrohung umschlagen. Die Kasematten der Zarin Anna Iwanowna sind berüchtigt. Berühmte politische Gefangene waren hier eingekerkert. Aber nur die wenigsten sind lebend herausgekommen. Ich weiß. Zuletzt waren die Dekabristen hier eingesperrt. Ihre Anführer wurden auf dem Hof hingerichtet. Aber was können Sie mir denn nachweisen? Herr Dostojewski, Sie wissen, dass man einen Menschen nicht ohne Grund seiner Freiheit beraubt. Sie haben Zeit gehabt, über Ihre Lage nachzudenken. Die Untersuchungskommission erwartet ein offenes Geständnis, damit Sie sozusagen Ihr Gewissen erleichtern. Das geschieht eigentlich nur mit Rücksicht auf Sie, denn wir wissen sowieso alles. Das ist eine alte Taktik. Davon lasse ich mich nicht einschüchtern. Natürlich hat Antonelli Ihnen alles, was auf den Freitagszusammenkünften bei Petraschewski diskutiert wurde, hinterbracht. Mehr aber auch nicht. Von meiner Zugehörigkeit zu dem Geheimbund können Sie nichts wissen. Weder Spezhniew noch Gelowinski oder Filipow würden etwas verraten. Und das wäre das Einzige, was Sie mir zur Last legen könnten. Wie gut kennst du deine Kameraden? Kannst du dich wirklich auf sie verlassen? Kennt der Mensch sich überhaupt? Hast du nicht von dir gedacht, du wirst schwach sein, verzweifelt? Täglich 18 bis 20 Stunden allein, ohne Bücher, ohne Freunde, ohne frische Luft, vor allem ohne die Möglichkeit zu schreiben. Und nun erträgst du die Haft ruhig und gelassen, spürst eine Kraft in dir, dass es dich selbst überrascht. Ja, und so wird es auch den anderen gehen. Ich bin überzeugt, keiner wird aussagen. Alle werden sie standhaft durchhalten. Mittag. Gleich wird man das Essen bringen. Vielleicht gibt es endlich auch das ersehnte Schreibzeug. Ich werde sofort anfangen zu arbeiten. Ich habe bereits alles im Kopf. Und Mischa werde ich schreiben, dass er sich um mich keine Sorgen machen soll. Ich vergeude die kostbare Zeit nicht. Belinskis Worte ruhen in mir wie ein Vermächtnis, das ich erfüllen werde, so ich lebend hier herauskomme. Was ist das? Katenjew. Du kennst ihn. Er war auch oft bei Petraschewski. Er hat den Verstand verloren. Man bringt ihn ins Krankenhaus. Nicht jeder erträgt die Einzelhaft so wie du. Der Ingenieurleutnant A.D. Fjodor Dostojewski wird wegen seiner Teilnahme an verbrecherischen Plänen, wegen der Verbreitung eines Privatbriefes voll ungebührlicher Schmähungen gegen die griechisch-orthodoxe Kirche und gegen die oberste Staatsgewalt und wegen des Versuches vermittels einer geheimen... Sind Sie das wirklich? Die mageren, erschöpften, unrasierten Gesichter. Ist das wirklich Petraschewski? Golowinski? Filipow? Und dort Spezhniew? Sie sind es, deine Kameraden. Spezhniew lächelt dir sogar zu. Nun ist er da, der letzte Augenblick. Es ist unabänderlich. Endgültig. Könnte man doch weiterleben. Wie viel kostbare Zeit habe ich durch Irrtümer, durch Stolz, Ehrgeiz und Müßiggang vertan. So schieß doch! Schieß doch endlich! Halt! Bietet Einhalt! Im Namen des Zaren! Seine Majestät! Begnadigung. Ja, das Leben, es soll noch einmal beginnen. Bruder, lieber Bruder, ich habe heute eine Dreiviertelstunde lang dem Tod ins Antlitz geschaut. Vom Gedanken erfüllt, dass ich gleich sterben müsse, habe geglaubt, der letzte Augenblick sei gekommen. Und nun lebe ich wieder. Noch nie hat das geistige Leben so stürmisch in mir gewogt. Noch nie war es so reich und so gesund wie jetzt. Ob ich die Verbannung körperlich durchhalte, das weiß ich nicht. Doch was schadet das schon? Bruder, ich habe in meinem Leben so viel durchgemacht, dass mich nichts mehr erschrecken kann. Es komme, wie es kommen mag. Dostojewski kommt danach für 4 Jahre ins Lager in der Omska Katorga, 3000 Kilometer entfernt in Sibirien. Dort schwört er der Revolutionsidee und seinen früheren politischen Überzeugungen ab. Aber an der Idee, dass Mitmenschlichkeit ein Paradies auf Erden schaffen könnte, an dieser Idee hält Dostojewski sein Leben lang fest. Das war Verschwörung in St. Petersburg, ein Hörbild nach der gleichnamigen Romanbiografie von Dora Bregova, gesendet 1972 in Radio DDR 2, einem Hörfunkprogramm des Rundfunks der DDR. Nächsten Samstag gibt es aus der Reihe Geschichte im Klassenzimmer des RIAS die besten Auslese zum Thema Nachdenken über eine geteilte Stadt. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.